Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 19. Folge der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Als Gäste darf ich heute Daniela Erlach und Hanna Held begrüßen und zugleich umstandslos zu Wort kommen lassen. Reformatoren vor der Reformation. Einige ihm feindliche Forscher waren auch bemüht, ihm jegliche schöpferische Originalität abzuerkennen, indem sie darauf hinwiesen, dass alle Ideen, die er vertreten hat, schon vor ihm ausgesprochen worden seien und dass es eine ganze Anzahl Reformatoren vor der Reformation gegeben habe, die sogar bedeutender waren als er. Und in der Tat, die Strömungen, aus denen die Reformation entstand, sind weitaus älter als Luther. Wir haben schon im dritten Kapitel Gelegenheit gehabt, einige von den zahlreichen Äußerungen antiklerikalen Geistes zu betrachten, die bereits das ganze 15. Jahrhundert erfüllen. Es konnte dies auch gar nicht anders sein. Eine so gewaltige Empörung, wie sie plötzlich um Luther aufschoss, musste lange und tief unter der Erde gebrodelt haben, bis sie sich mit so elementarer Kraft zu entladen vermochte. Gegen Ende des Jahrhunderts verdichtete sich die pfaffenfeindliche Stimmung immer mehr. In Sebastian Brandts Narrenschiff, das 1494 erschienen ist, finden sich unter zahlreichen ähnlichen Stellen diverse. Man schätzt die Priesterschaft gering, als ob es sei ein leichtes Ding. Drum gibt es jetzt viel junge Pfaffen, die so viel können wie die Affen. Und Seelsorg sieht man treiben die Hüter wären kaum fürs Vieh. Und in dem ungefähr gleichzeitigen satirischen Gedicht in plattdeutscher Mundart Reike de Vos, das wir bereits erwähnt haben, heißt es über Rom: Man schwatzt dort wohl von Recht sehr viel. Ja, Quark, Geld ist es, das man will. Ist eine Sache noch so krumm, mit Geld dreht man sie bald herum. Wer blechen kann, für den wird Rat, wie dem, der nichts im Säckel hat. Und die Summe des Ganzen bilden die berühmten Reime: Wenn Blinde so die Blinden leiten, so müssen beide von Gott sich scheiden. Ferner haben wir bereits gehört, dass die Aufklärung, der Spott über die katholische Kirche, von den Humanisten propagiert und zur großen Mode erhoben, in allen gebildeten Kreisen Italiens und sogar in der nächsten Umgebung des Papstes den Ton angab. Ein Jahr vor den Wittenberger Thesen ließ der berühmte Philosoph Pietro Pomponazzi ein kleines Buch über die Unsterblichkeit der Seele erscheinen, worin gelehrt wird, dass die Religionsstifter für die große Masse, die Tugend nur übe, wenn es Lohn oder Strafe gäbe, die Unsterblichkeit erfunden hätten, wie auch die Amme manches erdichte, um das Kind zu guten Betragen zu veranlassen und der Arzt die Kranken oft zu ihrem Besten täusche. In einer anderen Schrift erklärte Pomponazzi die Wirkung der Reliquien für eine eingebildete, die ebenso erfolgen würde, wenn es Hundeknochen wären. Den Einwand, dass man an die Unsterblichkeit glauben müsse, weil ja sonst die Religion ein Betrug wäre, beantwortet er mit der Bemerkung, dass sie in der Tat einer sei, denn da es drei Gesetze gäbe, das mosaische, das christliche und das mohammedanische, so seien entweder alle drei falsch und dann sei die ganze Welt betrogen oder mindestens zwei und dann sei die Mehrzahl betrogen. Diese und ähnliche Erörterungen wurden von der Kurie toleriert, denn man durfte damals sagen und schreiben, was man wollte, wenn es nur salva fide geschah, das heißt unbeschadeter äußeren Unterwerfung unter die Kirche. Wir haben auch bereits hervorgehoben, dass Wycliffe die ganze Reformation vorweggenommen hat, ja in wesentlichen Punkten über sie hinausgegangen ist. Er lehrt unter anderem: Bilder sollen nicht angebetet werden, Reliquien sollen nicht heilig gehalten werden, der Papst ist nicht der Nachfolger Petri, nicht er, sondern Gott allein kann Sünden vergeben. Der Segen der Bischöfe hat keinen Wert, Priestern soll die Ehe gestattet sein, Wein und Brot des Abendmahls verwandeln sich nicht in den wirklichen Leib Christi. Wahre Christen empfangen den Leib Christi täglich durch ihren Glauben. Man soll nicht zur Jungfrau Maria beten. Man kann ebenso gut an anderen Orten beten als in der Kirche. Und Johann Wessel von 1419 bis 1489, erklärte, die Einheit der Kirche beruhe auf der Verbindung der Gläubigen mit ihrem himmlischen Oberhaupte Christus, nicht auf der Unterordnung unter ein sichtbares Oberhaupt. Die meisten Päpste seien in verderbliche Irrtümer verstrickt gewesen und auch die Konzilien seien nicht unfehlbar. Ferner verwirft er die Ohrenbeichte, den Ablass und die Satisfactio operis, die Rechtfertigung durch Werke, und betrachtet das Fegefeuer als einen Läuterungsprozess von rein geistiger Natur, auf den der Papst keinerlei Einfluss habe. Wenn der Papst nach Willkür entscheiden könnte, so wäre nicht er der Statthalter Christi, sondern Christus wäre sein Statthalter, denn von seinem Willen hinge Christi Urteil ab. Kurz, er glaubt, wie er dies prägnant ausdrückt, mit der Kirche, nicht an die Kirche. Noch weiter ging sein Zeitgenosse, der Erfurter Theologieprofessor Johann von Wesel. Er bekämpfte sogar das Abendmahl und die letzte Ölung, erklärte, das geweihte Öl sei nicht mehr wert als das, womit die Kuchen gebacken werden, bezeichnete das Fasten als überflüssig, denn Petrus habe es wohl nur eingesetzt, um seine Fische besser zu verkaufen, und nannte den Papst einen bepurpurten Affen. Auch Erasmus von Rotterdam, die Leuchte des Jahrhunderts, verspottete die Heiligenverehrung, die Transsubstantiationslehre und die ganze scholastische Dogmatik, von deren Spitzfindigkeiten, wie er betonte, Christus und die Apostel nicht das Mindeste verstehen würden. Die Sakramente hält er für bloße, indifferente Zeremonien, die Heilige Schrift für vielfach gefälscht und teilweise widerspruchsvoll und unverständlich. Die Gottheit Christi und die Dreieinigkeit seien aus ihr nicht zu erweisen. Keine schädlicheren Feinde aber hat die Kirche als die Päpste, denn sie ermorden durch ihr fluchwürdiges Leben Christus noch einmal. Der Spatenstich. Aber gerade an dem Beispiel des Erasmus von Rotterdam sehen wir den ungeheuren Unterschied, der zwischen Luther und seinen Vorläufern besteht. Denn diese lehrten bloß die Reform, er aber lebte sie. Hierin, dass er alle diese Theorien mit seinem kochenden Blut gefüllt hat, bestand seine unvergleichliche Originalität. Erasmus war zweifellos der farbigere, geräumigere und schärfere Geist, der konsequentere, universellere und sogar kühnere Denker. Er war aber eben nur ein Denker. Luther war ein großer Mensch und Erasmus war nur ein großer Kopf. Es ist ihm niemals in den Sinn gekommen, auch nur für eine einzige seiner Ideen praktisch Zeugnis abzulegen. Er, der selber viel reformatorischer und radikaler orientiert war als die meisten Reformatoren, ist niemals für die neue Bewegung mit seiner Person eingetreten, sondern hat sie bei jeder Gelegenheit furchtsam verleugnet. Wiederholt betont er in seinen Briefen, dass er die Schriften Luthers überhaupt kaum kenne, was sicher eine Angstlüge war. Seinem alten Freund Hutten hat er, als er verarmt, geächtet und dem Tode nahe in Basel bei ihm Schutz suchte, schroff die Tür gewiesen. Er zittere, hieß es, bei dem Worte Tod. Dies wäre jedoch bei einem so völlig geistigen Menschen noch durchaus verständlich gewesen. Aber er war auch nicht frei von der noch um vieles unedleren Furcht um Geld und Einfluss. Er zitterte auch um die Pfründen und reichen Geschenke, die er der Kirche verdankte, und um sein Ansehen in der geistlichen Creme. Nicht mit Unrecht warfen seine Feinde ihm vor, er lasse sich wie ein Hund von einem Stück Brot locken. Deshalb ist die Geschichte über ihn hinweggegangen und nennt nicht ihn, sondern den beschränkten, eigensinnigen Bauernsohn als den großen Erneuerer und Wohltäter der Menschheit. Denn die Rangordnung der Menschen wird im Allgemeinen viel weniger durch ihr Denken als durch ihr Tun bestimmt. Seneca war ein größerer Philosoph als Paulus und doch stellen wir diesen unvergleichlich höher. Denn der arme Seneca argumentierte und deklamierte zwar sehr profund und packend über Menschenliebe und stoische Bedürfnislosigkeit, aber das war der eine Seneca, der philosophische. Der andere Seneca, der Seneca des Lebens, war der skrupellose Geldmacher und Millionär, der liebedienerische Genosse neronischer Verbrechen. Neues hat Luther in der Tat wenig gebracht. Aber hierin besteht auch gar nicht die Aufgabe des großen Mannes auf dieser Erde. In geistigen Dingen entscheidet niemals das Was, sondern immer nur das Wie. Das Genie tut den letzten Spatenstich. Das, nicht mehr und nicht weniger, ist seine göttliche Mission. Es ist kein Neuigkeitenkrämer. Es sagt Dinge, die im Grunde jeder sagen könnte, aber es sagt sie so kurz und gut, so tief und empfunden, wie sie niemand sagen könnte. Es wiederholt einen Zeitgedanken, der in vielen, in allen schon dumpf schlummerte, aber es wiederholt ihn mit seiner so hinreißenden Überzeugungskraft und entwaffnenden Simplizität, dass er erst jetzt Gemeingut wird. Die Ideen, die großen geistigen Strömungen sind wohl immer das, was den Wandel und Fortgang des historischen Verlaufs bestimmt. Aber diese Ideen knüpfen sich, das können wir in unserer ganzen Erfahrung bestätigt finden, stets an große Persönlichkeiten. Die Weltgeschichte wird von einzelnen prominenten Menschen gemacht, von Menschen, in denen der Geist der Zeit so konzentriert verkörpert ist, dass er nun für jedermann lebendig, fruchtbar und wirksam wird. Die Idee ist immer das Primäre, gewiss. Aber Leben und Realität gewinnt sie immer nur in bestimmten Individuen. Luther hat die Reformation nicht erfunden, etwa wie Auer das Auerlicht oder Morse den Morsetaster. Aber er war so erfüllt von dem neuen Licht seiner Zeit wie keiner. Und dadurch hat er es erst sichtbar gemacht für alle Welt. Er war die Zunge seines Jahrhunderts, er hat das schöpferische Wort gesprochen, das immer den Anfang macht. Wir werden später glänzenderen Männern begegnen, reicheren und differenzierteren, freieren und seelenkundigeren, aber keinem, der ein vollerer Ausdruck des Willens seiner Zeit und ihres innersten Bedürfnisses war, der einfacher und gedrängter, leuchtender und schlagender im Namen seiner Mitlebenden gesagt hätte, was ist und was Not tut. Und darum hat auch der größte Theologe unserer Tage, Adolf von Harnack, seine Gedächtnisrede zur Feier des 400. Geburtstags Luthers mit dem Satz beschließen können: Den Weg zum Ziele hat uns nach einer langen Nacht der Mann gewiesen, von dem wir das Wort wagen dürfen. Er war die Reformation. Das Doppelantlitz Luthers. Wenn man versuchen will, die Persönlichkeit Luthers einigermaßen zu begreifen, und das ist für die Menschen des 20. Jahrhunderts schwieriger, als sie gemeinhin annehmen, so wird man wohl zunächst von der Tatsache ausgehen müssen, dass er ein ausgesprochener Übergangsmensch war, in dem sich Altes und Neues in höchst seltsamer Weise mischte. Gerade diese eigentümliche Legierung aus Altem und Neuem ist ja vielleicht überhaupt der Stoff, aus dem die großen Erneuerer, die Reformatoren und Regeneratoren jeglicher Art gemacht sind. Und wir werden diesem Typus noch öfter begegnen. Die Gründe für diesen paradoxen Sachverhalt liegen ganz nahe. Nur weil das Alte in allen diesen Revolutionären noch stark genug lebte, vermochte es in ihnen jenen inbrünstigen schöpferischen Hass zu erzeugen, der sie dazu anreizte und befähigte, die konzentrierte Kraft ihrer ganzen Existenz der Bekämpfung und Beseitigung dieses Alten zu widmen. Um etwas mit der tiefsten Leidenschaft bekriegen zu können, muss man aufs Tiefste daran leiden können. Und um daran wirklich leiden zu können, muss man es sein. Nur der Manichäer Augustinus konnte zum Kirchenvater werden. Nur der Altaristokrat Graf Mirabeau konnte die französische Revolution ins Rollen bringen. Nur der Pastorsohn Friedrich Nietzsche konnte Antichrist und Immoralist werden. Nur Männer von so durchaus bürgerlicher Abstammung und Erziehung wie Marx und Lassalle konnten den Sozialismus begründen. Und nur ein katholischer Priester konnte den Katholizismus in seinem innersten Kern auflösen. Wer Paulus werden will, muss vorher Saulus gewesen sein. Ja, im Grunde sein ganzes Leben lang ein Stück Saulus bleiben. Nur aus diesem immerwährenden Kampf gegen sich selbst und seine eigene Vergangenheit kann er die Kraft zum Kampf für die Zukunft schöpfen. Der letzte Mönch. Luther war in seiner seelischen Grundstruktur noch eine durchaus mittelalterliche Erscheinung. Seine ganze Gestalt hat etwas imposant Einheitliches, Hieratisches, Steinernes, Gebundenes. Sie erinnert in ihrer scharfen und starren Profilierung an eine gotische Bildsäule. Sein Wollen war von einer genialen dogmatischen Einseitigkeit, schematisch und geradlinig, sein Denken triebhaft, affektbetont, im Gefühl verankert. Er dachte gewissermaßen in fixen Ideen. Er blieb verschont von dem Fluch und der Begnadung des modernen Menschen, die Dinge von allen Seiten, sozusagen mit Facettenaugen, betrachten zu müssen. Und doch sind gerade seine Tage durch das Heraufkommen differenzierter, verwickelter, polychromer Persönlichkeiten gekennzeichnet. Er ist der Zeitgenosse eines luziferischen Ironikers wie Rabelais und aller der großen italienischen Renaissance-Menschen. Aber auch unter seinen Landsleuten fand sich schon ein Weltmann und Diplomat von der seelischen Elastizität des Kurfürsten Moritz von Sachsen, ein Psychologe von der Buntheit und Subtilität des Erasmus, eine so oszillierende Mischfigur wie der Dr. Paracelsus. In Luthers Seele dagegen gab es keine Nuancen und Brechungen, sondern die Kontraste lagen bei ihm noch so hart nebeneinander, wie wir dies bei mittelalterlichen Menschen gesehen haben. Alles in starken Tinten, je wechselnd, ohne Verschmelzung und Übergang. Düsterste Verzweiflung und hellste Zuversicht, strahlendste Güte und finsterster Zorn, mildeste Zartheit und rauerste Tatkraft. Dazu kommt noch als ein der neuen Zeit durchaus entgegengesetzter Zug das völlig instinktmäßige, elementare, unreflektierte, das Luthers Handeln kennzeichnet. Der Rationalismus, den wir als das große Thema der Neuzeit erkannt haben, hatte über ihn keine Macht. Er verabscheute die Vernunft und ihre Werke wie nur irgendein Scholastiker und nannte sie des Teufels Hure. Die neue Astronomie hat abgelehnt, weil sie mit der Bibel nicht in Einklang stand. Die großen geografischen Entdeckungen des Zeitalters sind an ihm spurlos vorübergegangen. Er war auch nicht sozial denkend, wie sein Verhalten im Bauernkrieg gezeigt hat, überhaupt Ordnungsfanatiker, immer auf der Seite der Obrigkeit und in allen gesellschaftlichen und politischen Fragen ein Anhänger der mittelalterlichen Gebundenheit. Auch sein Leben zeigt nichts von jener mathematischen Planmäßigkeit und Überhelle, die das Grundmerkmal der modernen Geisteshaltung bildet. Die treibende Kraft in ihm war das Unbewusste. Ohne dass er es gewollt hätte, war er plötzlich der Held der Zeit. Ohne dass er es gesucht hätte, sprach er das Wort aus, das allen auf den Lippen lag. Mit nachtwandlerischer Sicherheit ging er den Weg, auf dem schon so viele vor ihm gestürzt waren. Dass er inmitten einer gärenden, tastenden, zerrissenen Zeit ein ganzer, noch ein Stück ungebrochener mittelalterlicher Kraft und Selbstgewissheit war, dass er mit dem Antlitz in ferne neue Zukunft blickte, mit den Füßen aber fest und breit auf dem alten ersessenen Boden stand, eben dies machte ihn zum Führer und befähigte ihn, als ein zweiter Moses an der Scheide zweier Weltalter die Fluten des Alten und des Neuen mit seinem Zauberstab zu teilen. Er ist, um es mit einem Wort zu sagen, der letzte große Mönch, den Europa gesehen hat. Ähnlich wie Winckelmann im Zeitalter des sterbenden Klassizismus der letzte große Humanist und Bismarck in der Ära des siegreichen Liberalismus der letzte große Junker gewesen ist. Aber andererseits hat Luther geistige Zusammenhänge gesehen, die erst in Jahrhunderten ihre volle lebendige Verwirklichung finden sollten. Das Moderne in Luthers Denken beruht im Wesentlichen auf drei Momenten. Zunächst auf seinem Individualismus. Dadurch, dass er die Religion zu einer Sache des inneren Erlebnisses machte, hat er auf dem höchsten Gebiete menschlicher Seelenbetätigung etwas Ähnliches vollbracht wie die italienischen Künstler auf dem Gebiete der Fantasie. In der Anweisung Luthers, dass jede Seele sich ihren eigenen Gott aus dem Innersten neu erschaffen müsse, lag die letzte und tiefste Befreiung der Persönlichkeit. Hiermit verband sich aber als zweites ein demokratisches Moment, in dem Luther verkündete, dass jeder Gläubige von wahrhaft geistlichem Stande, jedes Glied der Kirche ein Priester sei, vernichtete er das mittelalterliche Stellvertretungssystem, das der Laienwelt den Verkehr mit Christus nur durch besondere Mittelspersonen, durch Christi Statthalter und dessen Beamtenhierarchie gestattet hatte und führte damit in das kirchliche Leben dasselbe Gleichberechtigungsprinzip ein, das die Französische Revolution später in das politische Leben brachte. Und drittens hatte er dadurch, dass er das ganze profane Leben des Tages für eine Art Gottesdienst erklärte, ein ganz neues weltliches Element in die Religion gebracht. Mit der Feststellung, dass man überall und zu jeder Stunde in jedem Stand und Beruf, Amt und Gewerbe Gott wohlgefällig sein könne, hat Luther eine Art Heiligsprechung der Arbeit vollzogen. Eine Tat von unermesslichen Folgen, mit der wir uns später noch etwas genauer zu beschäftigen haben werden. Die große Krisis. Haeckel hat bekanntlich als biogenetisches Grundgesetz den Satz aufgestellt: Die Ontogenese, die Keimesgeschichte, ist die gedrängte Rekapitulation der Phylogenese, der Stammesgeschichte. Das heißt, der Mensch wiederholt im Mutterleib gleichsam in einem kurzen Auszug die gesamte Stufenreihe seiner Tierahnen von der Urzelle bis zu seiner eigenen Spezies. In ähnlicher Weise hat Luther den ganzen Entwicklungsgang der katholischen Kirche durchlaufen. Die Kirchengeschichte entspricht der Phylogenese, seine eigene Geschichte bis zum großen Durchbruch der Ontogenese. Er begann mit dem kompakten Glauben des frühen Mittelalters an die Wirksamkeit der Sakramente und der Heiligen. Er ergab sich in Erfurt den Doktrinen der strengen Scholastik. Er suchte im Augustinerkloster mit einer Inbrunst, die an Selbstvernichtung grenzte, das Heil in mönchischer Askese, im Beten, Frieren, Wachen und Fasten. Er widmete sich in Wittenberg mit glühender Begeisterung den Lehren der Mystik. Er wurde in Rom von der großen antiklerikalen Strömung erfasst, die bereits seit Menschenaltern die Welt erschütterte, ohne noch im geringsten Antipapist zu sein. Und er hat erst als völlig ausgereifter Mann auf der Höhe seines Lebens den Bruch mit dem Papsttum und der alleinseligmachenden Kirche vollzogen. Die große Krise im Leben Luthers fällt in seine Klosterzeit. Er befand sich damals in jenem gefährlichen Alter, wo gerade genial veranlagte Menschen sehr häufig an sich und ihrer Existenzberechtigung völlig zu verzweifeln pflegen. Carlyle, der mit Luther manche Ähnlichkeit besitzt, hat diesen Zustand in seinem Roman Sartor Resartus, eine Art Selbstbiografie, sehr anschaulich geschildert. Darin erzählt der Held von sich unter anderem: Es war mir, als ob alle Dinge oben im Himmel und unten auf Erden mir nur zum Schaden wären und Himmel und Erde nichts weiter seien als der grenzenlose Rachen eines gefräßigen Ungeheuers, von dem ich zitternd erwartete, dass es mich verschlingen werde. Aber als er eines Tages wiederum, von seinen Zweifeln gepeinigt, ruhelos durch die Straßen irrt, kommt ihm eine plötzliche Erleuchtung, die er seine Bekehrung nennt. Mit einem Male stieg ein Gedanke in mir auf und fragte mich: Wovor fürchtest du dich eigentlich? Warum willst du ewig klagen und jammern und zitternd und furchtsam wie ein Feigling umherschleichen? Was ist die Summe des Schlimmsten, das dich treffen kann? Tod? Wohlan denn, Tod. Und sage auch die Qualen Tophets und all dessen, was der Mensch oder der Teufel gegen dich tun kann und will. Hast du kein Herz? Kannst du nicht alles, was es auch sei, erdulden und als ein Kind der Freiheit, ob schon ausgestoßen, selbst Tophet unter die Füße treten, während es dich verzehrt? So lass es denn kommen. Ich will ihm begegnen und ihm Trotz bieten. Und während ich dies dachte, rauschte es wie ein feuriger Strom über meine ganze Seele und ich schüttelte die niedrige Furcht auf immer ab. Ich war stark in ungeahnter Stärke. Ein Geist, fast ein Gott. Von dieser Zeit an war die Natur meines Elends eine andere. Dieser Zustand gänzlicher Ratlosigkeit und fast nihilistischer Resignation ist es, der im Leben fast aller großen geistigen Potenzen eine entscheidende Epoche bedeutet. Es ist die Übergangszeit, in der der werdende Geist sich einerseits nicht mehr rein aufnehmend zu verhalten vermag und andererseits noch nicht die klaren Richtlinien einer kommenden Produktivität gefunden hat. Man hat bereits den geschärften Blick für die Widersprüchlichkeit, Unvollkommenheit, ja Sinnlosigkeit so vieler Dinge und Beziehungen und man hat noch nicht das, was allein diesem Pessimismus und der hohen Reizbarkeit, die die Vorbedingung alles genialen Schaffens bildet, die Waage zu halten vermag. Das klare und sichere Bewusstsein einer Aufgabe. Die Unmöglichkeit, im bisherigen Zustand der Konvention des Schülers zu leben, ist bereits erkannt. Die Möglichkeit, schöpferisch zu wirken, eine eigene Welt zu gestalten und zu lehren, ist noch nicht erkannt. Das erschreckte Auge erblickt daher überall nur negative Instanzen. Es ist ein Stadium der völligen Selbstverneinung, der Selbstmordstimmung. Aber gerade darum und vor allem müssen wir Luther ein Genie nennen, weil er, von allen erfolgreichen Reformatoren jener Zeit der Einzige, sich in dämonischem Ringen eine eigene Welt aufgebaut hat. Daniela, zunächst mal vielen Dank fürs Lesen. Wenn du als Historikerin diesen Text liest, wie geht es dir da mit dieser sehr subjektiven Art, Geschichte zu betrachten? Ist eine völlig andere Herangehensweise, als man es lernt als Historiker. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut zu lesen. Das muss man Friedel wirklich zugute halten, dass er einfach brillant schreibt. Und deswegen macht es Spaß zu lesen. Es gibt nichts Furchtbareres, als historische Abhandlungen zu lesen, die wirklich strohtrocken geschrieben sind. Was da auch angenehm ist, er hat Unmengen an Zitaten und so weiter und es gibt keine einzige Fußnote. Was natürlich jetzt für ein rein wissenschaftliches Werk unmöglich wäre, aber es erleichtert auf jeden Fall den Lesefluss und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Also es ist ganz, ganz toll zu lesen. Es gibt keine Fußnote, es gibt die Absatzüberschriften als Gliederung. Das war eine Eigenart von Friedel. Friedel war kein Historiker, auch kein Kunst- oder Kulturhistoriker, sondern er war promovierter Philosoph. Und wenn ich Heribert Illig glauben darf, und das kann ich, glaube ich, tun, dann hat auch die Dissertation Friedels keine Zitate und Fußnoten, also schon Zitate, aber keine Fußnoten dazu enthalten. Ja, also wenn das angenommen wird, ist es okay. Ich habe sowieso nichts dagegen, wenn man von diesen strengen wissenschaftlichen Vorgaben etwas abginge und auch heute abgehen würde. Also gerade für manche Bereiche ist es sicher leichter, einfach seine Ideen niederzuschreiben. Ich kenne die Dissertation von Friedel nicht. Ich glaube, die ist über Novalis. Ja. Keine Ahnung, wie sie geschrieben ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da einfach seine Ideen untergebracht hat, sprudeln hat lassen. Und da ist es vielleicht gar nicht nötig, dass man sehr viele Fußnoten hineintut. Ja, Professor Jodl hat es offenbar akzeptiert. Mhm. Wobei er einen sehr launigen Artikel darüber geschrieben hat, wieso er dann als Doktor die Universität verlassen konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Martin Luther ist die Figur, oder die historische Persönlichkeit, der er in diesem Werk bis zu dieser Stelle den breitesten Raum gewidmet hat. Es wird auch der zweite Teil der Sendung sich ausschließlich um Martin Luther drehen. Würdest du so aus Sicht der Historikerin diese Bedeutung der Person Martin Luther auch so wichtig sehen? Ja, eigentlich schon, weil so wie es Friedel geschrieben hat, er war offenbar der richtige Mann zur richtigen Zeit. Er hätte 100 Jahre vorher wahrscheinlich nicht das ausrichten können und 100 Jahre später auch nicht. Hat aber mit seinen Ideen und auch seinen Taten, wie es ja da auch extra betont ist, doch zu so großen Umwälzungen geführt, dass ihm eigentlich der breite Raum gebührt. Auf der anderen Seite hat er, wie Fridelli auch schreibt, sich jetzt dem niedrigen Volk unter Anführungszeichen gar nicht so positiv gegenüber verhalten, wenn nämlich das niedrige Volk nochmals unter Anführungszeichen seine Rechte eingefordert hat, wie es in den Bauernkriegen der Fall war. Ja, das ist ein bisschen weit verbreiteter Irrtum vielleicht, dass Martin Luther, nachdem er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat und irgendwie vielleicht manchmal ganz umgänglich war, dass er ein Mann war, der mit dem Volk gut konnte. Offenbar war das nicht ganz so, weil ja in den Bauernkriegen hat er sich also eindeutig auf die andere Seite gestellt. Im Gegenteil, hat sogar auch noch den Landesherren gesagt, sie sollen gegen die Bauern vorgehen. Jehova Inde Lebilis. Die Wurzel jener großen Verzweiflung, die Luther damals zu Boden drückte und fast zu vernichten drohte, war die Angst vor Gott und seinem Gesetz. Es war dieselbe furchtbar aufwühlende Frage, die auch Paulus gepeinigt hatte, als er noch Pharisäer war. Wie kann ich den Zorn Gottes vermeiden? Wie seinem Eifer und seinen so strengen, fast unerfüllbaren Geboten Genüge tun? Es war, wie man sieht, der Judengott, der Luther so entsetzlich schreckte. Wieder einmal wurde ein wahrhaftiger, für Kompromisse und Zweideutigkeiten nicht geschaffener Mensch durch jene schauerliche Paradoxie in Verwirrung gebracht, die durch das ganze Christentum geht. Jenen ungeheuren Riss, den zu verkleistern bereits 50 Menschengenerationen vergeblich ihren Scharfsinn, ihr Wissen und ihren Glauben aufgeboten hatten. Er besteht darin, dass man einen rein national gedachten, nur den Interessen seiner Landsleute zugewandten, jede Konkurrenz unversöhnlich verfolgenden, harten und herrischen Firmenchef, wie es der Judengott ist, mit Gott zu identifizieren suchte. Etwas Ähnliches hatten ja auch schon die Stoiker unternommen, indem sie behaupteten, Gott sei nichts anderes als der vergeistigte Zeus. Das eine ist so blasphemisch wie das andere. ganz folgerichtig erklärten denn auch die Marzioniten, die klarsten und schärfsten Denker unter den frühen Christen, es existierten zwei Gottheiten, nämlich der Demiurg, der die Welt geschaffen habe, unter Welt verstanden sie Juden und erklärten daher den Weltschöpfer für etwas Bösartiges, und der höchste Gott, der zur Erlösung von der Welt seinen Sohn gesandt habe. Sie empfanden ganz richtig, dass, wenn man sich schon nicht entschließen könne, den Judengott ganz zu leugnen, wie irgendeinen anderen Volksgott, die einzig logische Möglichkeit in der Annahme der Zweigötterei bestehe. Eine Art Dualismus nach persischem Vorbild, wobei der Judengott natürlich den Geist der Finsternis vertritt. Da aber eine solche Auslegung nichts war als ein maskierter Rückfall ins Heidentum, so konnte die Kirche sie natürlich nicht akzeptieren. Die Marzioniten und andere hatten übrigens auch vorgeschlagen, das Alte Testament einfach hinauszuwerfen. Aber auch damit drangen sie nicht durch. Jehova, auch darin ein echter Jude, ließ sich nicht hinauswerfen. Und so ist bis zum heutigen Tage die reinste Religionslehre, die jemals in die Welt getreten ist und jemals in die Welt treten wird, verdorben und verwirrt durch das Gespenst eines rabiaten und nachträgerischen alten Beduinenhäuptlings. Luthers Damaskus. Aber eines Tages erlebte auch Luther sein Damaskus. Nur rief ihm der Heiland nicht zu: Warum verfolgst du mich? Sondern: Warum glaubst du dich von mir verfolgt? Mein Vater ist nicht Jehova. Er erkannte, dass der Christengott kein gerechter Gott ist, sondern ein barmherziger Gott. Und dass der Inhalt des Evangeliums nicht das Gesetz ist, sondern die Gnade. Es ist erschütternd zu beobachten, dass Luther in der Zeit seiner inneren Kämpfe sogar eine Art Hass gegen Gott fasste. Es gab Augenblicke in seinem Leben, wo er Gott aus der Welt hinweg wünschte. Und in der Tat, was man ganz und aus vollstem Herzen lieben soll, das muss man irgendwann einmal auch inbrünstig gehasst oder doch einmal heiß und fast hoffnungslos umworben haben. Und dies gilt gewiss auch nicht zuletzt von der Frömmigkeit. Erwirb, um zu besitzen. Im Grunde war Luthers Glaubenskampf der Kampf gegen das billige Weidebehagen und Kuhglück der in Gott Saturierten. Gegen die tiefe Unsittlichkeit, die in der gedankenlosen Unangefochtenheit und trägen Selbstverständlichkeit aller Durchschnittsreligiosität verborgen liegt. Luthers heroische Zeit. Luthers Jugendgeschichte hat einen wahrhaft dramatischen Charakter. Sein Mönchsgelübde unter Blitz und Donner, sein Thesenanschlag, die Disputation zu Leipzig, die Verbrennung der Bannbulle, seine Verteidigung auf dem Reichstag zu Worms. Das sind große Szenen von welthistorischem Wurf und Gepräge, die in starken und großzügigen Bildern die jeweilige Situation prägnant und unvergesslich zusammenfassen. Und mit einem überwältigend sicheren Griff, der gleichfalls etwas Dramatisches hat, hat Luther die katholische Kirche gerade an jenem Missstand gepackt, der nicht nur der aufreizendste und widersinnigste, sondern auch der ostensibelste und einleuchtendste war: am Ablasshandel. Es hatte sich im Laufe der Zeit eine richtige Börse für Sündenvergebung entwickelt. Alles hatte seinen Kurs. Meineid, Schändung, Totschlag, falsches Zeugnis, Unzucht in Kirchen verübt. Sodomie notierte in Tetzels Instruktion mit 12 Dukaten, Kirchenraub mit 9, Hexerei mit 6, Elternmord, merkwürdig wohlfeil, mit 4. Ja, man konnte sogar, nicht in der Theorie, wohl aber in der Praxis, für gewisse Sünden vorausbezahlen und sich sozusagen eine Art Ablassdepot anlegen. Und das ganze Geschäft war an große Bankhäuser und Handelsfirmen verpachtet, die mit ganz modernen Mitteln der Reklame und des Kundenfangs arbeiteten. Bei einer Verlosung in Bergen ob Zoom waren zum Beispiel nebeneinander köstliche Preise und Ablässe zu gewinnen. Weiter konnte man die Entwürdigung und Merkantilisierung der Religion nicht treiben. Und dass alle diese Usancen mit dem Christentum nichts mehr zu tun hatten, ja, dessen offizielle und zynische Verleugnung und Verhöhnung bedeuteten, musste auch dem einfachsten Kopf in die Augen springen. Den Höhepunkt der publizistischen Wirksamkeit Luthers bezeichnet das Jahr 1520, wo er die drei kleinen, aber überaus gehaltvollen Schriften an den christlichen Adel deutscher Nation, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und von der Freiheit eines Christenmenschen erscheinen ließ. Sie sind von einer Kraft und Tiefe, Gedrängtheit und Fülle, Klarheit und Ordnung, wie er sie später nie wieder erreicht hat. Er lehrt darin mit hinreißender Beredsamkeit, dass jeder Christ wahrhaft geistlichen Standes sei, dass der Papst mitnichten der Herr der Welt sei, denn Christus habe vor Pilatus gesagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dass als Sakrament nur gelten könne, was Christus selbst eingesetzt hat, nämlich Taufe, Buße und Abendmahl, dass durch die übrigen angemaßten Sakramente und päpstlichen Ansprüche auf Weltherrschaft die Kirche unter die Botmäßigkeit einer ihr fremden und feindlichen Macht gelangt sei, gleich den Juden in Babylon, dass sein Christenmensch ein ganz freier Herr aller Dinge sei und niemandem untertan und zugleich ein ganz dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das erste ist er durch den Glauben, das zweite durch die Demut. Dort allein ist ein wahrhaft christliches Leben, wo der Glaube wahrhaft tätig ist durch die Liebe, wo er mit Freudigkeit an das Werk der freiesten Dienstbarkeit geht, in der er den anderen umsonst und freiwillig dient. Wer mag begreifen den Reichtum und die Herrlichkeit eines Christenlebens, das alle Dinge vermag und hat und keines bedarf, der Sünde und des Todes und der Hölle Herr, zugleich jedoch allen dienstbar, willfährig, nützlich. Hier ist Luther in die Nähe seiner großen Jugendlehrer, der Mystiker, gelangt. Und dies hat ihn auch befähigt, die große Streitfrage des Christentums nach dem Verhältnis des Glaubens zu den Werken, auf die wir noch zurückkommen, mit der größten Reinheit und Einfachheit zu lösen. Aber er hat später, durch kleinliche Reibereien und Ränke verbittert, in Arbeitsmühsal und Sektenpolemik verkalkt und vor allem aus Angst, missverstanden zu werden, einer eines großen Genius unwürdigen Angst, diesen Gipfel wieder verlassen. Die schöpferische Peripherie. Das aber, diese große Bewegung, nicht von dem gelehrten Paris, dem glänzenden Rom oder dem weltbeherrschenden Madrid ihren Ausgang nahm, sondern von der armseligen, eben erst gegründeten Universität Wittenberg, beruht auf der sonderbaren historischen Tatsache, dass es fast immer die Peripherie ist, die die neuen schöpferischen Kräfte entbindet und die bedeutenden, geistigen Umwälzungen inauguriert. Auch das Christentum ist in einer verachtenden kleinen Provinz des römischen Weltreichs geboren worden. Der mosaische Monotheismus ist fern von den großen orientalischen Metropolen ans Licht getreten und der Mohammedanismus hat in der arabischen Wüste seinen Siegeslauf begonnen. Und es war ebenso notwendig, dass Luther auch im sozialen Sinne ein Kind der Peripherie war, dass er aus niederem Stande, aus Dunkel und Nichtigkeit hervorging. Dies ist immer notwendig, wenn Gott sich, stark oder schwächer, leuchtend oder nur in leisem Schimmer, für alle Welt oder nur für eine kleine Gemeinde in einem Menschen offenbart. Das Göttliche wandelt auf Erden überall in Knechtgestalt. Luthers Papst. Wir sagten vorhin, Luther sei in vielem noch eine durchaus mittelalterliche Erscheinung gewesen. Und in der Tat, er ist im höchsten Maße autoritätsgläubig bis zur Blindheit. Er negierte zwar den Papst, aber die Welt, das hat schon sein Zeitgenosse Sebastian Frank erkannt, will und muss einen Papst haben, dem es sie zu Dienst wohl alles glaube und sollte sie ihn stehlen oder aus der Erde graben und nehme man ihr alle Tage einen, sie sucht bald einen anderen. Luthers Papst war die Bibel. Was dort stand, war für ihn wörtlich und buchstäblich wahr, ohne die geringste Modifikation oder Einschränkung. Und dabei führte er, wie gesagt, auch das Alte Testament überall mit sich, gleich einem unnützen Rudiment aus einer früheren Entwicklungsepoche, das längst seine Funktion verloren hat, und identifizierte das Wort mit seiner eigenen, oft irrtümlichen oder beschränkten Auslegung. Ein klassisches Beispiel für seinen engen Buchstabenglauben ist die berühmte Debatte über das Abendmahl auf dem Marburger Religionsgespräch. Als die Einsetzungsworte «Tuto esti to soma mu, tuto esti to haima mu» zur Sprache kamen, erklärte Zwingli, sie seien nur symbolisch zu nehmen. Das Esti sage hier keine Identität aus, sondern sei mit Significat zu übersetzen. Hierüber ärgerte sich aber Luther sehr. Er klopfte während dieser Erörterungen fortwährend mit dem Finger unter den Tisch und wiederholte halblaut die Worte »Est, est«. Für ihn war eben nur die äußere grammatikalische Form maßgebend. Triumph des Gutenberg-Menschen über den gotischen Menschen. Und doch erkennen wir auch in diesem starren Wortaberglauben bereits den modernen Einschlag, der für Luther ebenfalls charakteristisch ist. Denn er ersetzt die bisherige oberste Instanz, den Papst, der eine lebendige Autorität von Fleisch und Blut war, durch die tote Autorität der Schrift, die aus Druckerschwärze und Papier besteht. An die Stelle des menschlichen Irrens und Rechtbehaltenwollens eines Einzelnen tritt eine ganz unmenschliche Form der Irrlehre und Rechthaberei, die wissenschaftliche, an die Stelle der Theologie, die Philologie. Und schließlich sogar die Mikrologie. An die Stelle der heiligen Kirche das Unheiligste, die Schule. In der sich unwillkürlich vollziehenden Tatsache, dass im Mittelpunkt des Glaubens nicht mehr das Leben und Leiden des Erlösers steht, sondern der Bericht darüber, das Buch, erfüllt sich der Sieg des Schreibenden, Druckenden, lesenden, scientifischen Menschen, der die Neuzeit regiert, kündigt sich der Anbruch eines literarischen Zeitalters an. Auch die Sakramente wirken nach protestantischer Auffassung nicht mehr durch geheimnisvolle Magie, sondern lediglich durch das Wort. Kurz, der Gutenberg-Mensch triumphiert über den gotischen Menschen. Von hier führt eine gerade Linie zur reinen Verstandeskultur und Verstandesreligion, zur Aufklärung. Luther selbst hat diese unvermeidlichen Konsequenzen weder selbst verkörpert noch auch nur vorausgesehen. Aber die von ihm gegründete Kirche hat sie vollzogen und auch seine eigene Wirksamkeit und Wirkung ist bereits ohne Druckerpresse nicht zu denken. Er ist der größte Publizist, den das deutsche Volk hervorgebracht hat. Und die 95 Thesen sind die erste Extraausgabe der Weltgeschichte. Hanak sagt einmal in seiner Dogmengeschichte, Luther habe wie ein Kind im Hause der Kirche geschaltet. Dieses Wort umreißt fast erschöpfend alle Stärken und Schwächen des Reformators. Sein Werk zeigt die Undifferenziertheit und Ungeschicklichkeit, Beschränktheit und Gedankenflucht. Aber auch die Reinheit, Innigkeit, Herzensfülle und Unwiderstehlichkeit eines Kindes. Weil er ein Kind war, konnte er dem Volke eine Religion geben. Weil er ein Kind war, vermochte er kein religiöses Lehrgebäude zu errichten. Und weil die treibende Kraft in ihm eine kindliche Impulsivität, Sprunghaftigkeit und Eigenwilligkeit war, entbehrte auch sein Wirken der Kontinuität und Folgerichtigkeit. Er ist später in vielen Punkten rezitiv sich selbst und dem wahren Protestantismus untreu geworden. Protestantismus ist klarer, mutiger Protest gegen jederlei Glaubenszwang, Formelwesen, Lippengläubigkeit, ist Rückkehr zur Reinheit der evangelischen Lehre und den Grundtatsachen des Christentums, ist Verwerfung jeglichen Mittlertums, das zwischen Gott und den Gläubigen stellen will, ist Frömmigkeit und Nachfolge Christi als wahres und alleiniges Priestertum. Aber schon zu Luthers Lebzeiten und nicht ohne sein Dazutun ist ein großer Teil von all dem, in dessen Bekämpfung seine historische Mission bestand, wieder zurückgekehrt. Ein neues System klerikaler Herrschsucht und toter Anbetung äußerer Formen machte sich breit. Ein neues Fassadenchristentum stand in höchstem Ansehen. Eine neue Dialektik, die an Spitzfindigkeit und Widersinnigkeit die katholische weit hinter sich ließ, hielt ihren Einzug und verdunkelte das Evangelium zum zweiten Mal und mit weit weniger großartigen Mitteln. Und wiederum zerfiel die Menschheit in Christen erster und zweiter Klasse. Aber während der katholische Priester seine Superiorität aus einer transzendenten Quelle schöpft, gründete sich die Hegemonie der protestantischen Pastoren und Theologen auf den viel armseligeren, gebrechlicheren Anspruch, vor dem Laien das wahre wissenschaftliche Verständnis der Bibel vorauszuhaben. Und was konnte Luther? Was konnten die Lutheraner denn von dem Phänomen des Heilands verstehen? Die Erscheinung Christi in ihrer Umwelt ist für ein modernes, überhaupt für ein europäisches Gefühl etwas gänzlich Fremdes, fast Unbegreifliches. Es ist ein magisches Leuchten um sie, ein zauberhafter opaler Glanz, in dem sich endlose braune Wüste, Fata Morgana, zitternde Mittagsschille, spiegelt eine Lebensform, die wir kaum mehr nachempfinden können. Und darüber hinaus noch ein Abton selbst dieser Lebensform, die ganze glitzernde und doch so lautlose Buntheit, die unnachahmlich erhabene Schlichtheit und Eindeutigkeit des Orients ist im frühen Christentum und daneben ein fast hysterisches Mitfühlen mit dem Herzschlag jeglicher Kreatur und eine Negierung der eigenen Existenz, die mit solch klarer Entschiedenheit nur in der Seele sehr später Menschen zum herrschenden Pathos werden kann. Eine höchst primitive und zugleich uralte Kultur spricht aus den Evangelien. Die Einfachheit des Naturmenschen, vereinigt mit der Weisheit des Jahrtausendmenschen. Ein Luther kann den Christusglauben vom obersten Überzug jahrhundertelanger barbarischer Missverständnisse reinigen. Er kann ihn konzentrieren, vereinfachen, handlicher und übersichtlicher machen, der Rationalisierung entgegenführen. Aber die unendliche Zartheit, Fragilität und Hyperästhesie dieser Seelenwelt kann ein kerngesunder deutscher Bauer, die funkelnde, exotische Farbenpracht dieser Bilderwelt, kann ein biederer sächsischer Theologieprofessor, die abgrundtiefe Urweisheit dieser so selbstverständlich im unendlich wohnenden Glaubenswelt kann der Sohn einer anbrechenden Zeitungskultur nicht nacherleben. Hanna, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Gerne. Hast du zu Egon Friedell ein besonderes Verhältnis? Ich wohne seit 10 Jahren in der Nähe, wo er gewohnt hat und nicht freiwillig aus dem Fenster gesprungen ist, wie wir wissen. Und habe mir auch die Gedenktafel angeschaut. Ich habe früher schon Dinge von ihm gelesen, aber vor allem über ihn gelesen, weil er hat sehr viele Anekdoten geschrieben und dadurch ist eigentlich der Peter Altenberg erst bekannt geworden, durch die Friedel-Anekdoten. Und der Thorberg hat wieder sehr viel über den Friedel geschrieben. Und diese Anekdoten waren eigentlich mein Einstieg, mir den Friedel genauer anzuschauen. Friedel war zum protestantischen Glauben konvertiert und spricht über alle Religionen sehr kritische Worte, auch über die evangelische, protestantische. Wenn er über das Judentum spricht und den Gott des Judentums, kommt das heute natürlich ein bisschen anders rüber als zur damaligen Zeit. Ja, es ist so, der Gott des Judentums ist der Gott des Alten Testaments, das nach wie vor in der katholischen Kirche auch, also ein sehr wesentlicher Punkt ist. Ich muss dazu sagen, ich war die ersten 4 Schuljahre, also in der Volksschule, bei den Ursulinern in der Klosterschule. Und dieser alttestamentarische Gott, der also wirklich also nur ein reicher Gott ist und seinen Stamm behütet und alle anderen nicht, der auch von sich sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und wo immer nur heißt, schlug, schlug, schlug, ja, der ist natürlich in den Katholizismus auch eingegangen. Und diese Vermischung ist bis heute eine äußerst seltsame. Ich muss sagen, das, was mir also an diesem Glauben gefällt, das fast das Einzige, muss ich sagen, ist die Gewissensfreiheit. Das heißt, alle Dogmen sind außer Kraft gesetzt und sind erst vor 100 Jahren wieder neu dazugekommen, nicht? Sind außer Kraft gesetzt, wenn ich etwas tue, das ich guten Gewissens tue, mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Ja? Und da stehe ich als Mensch eigentlich über der Dogmatik. Und das ist heute noch Glaubensgrundsatz. Und das ist das, was mir gefällt. Ja, ganz konnte sich Luther ja auch von der Mystik, sagen wir mal, nicht lösen. Deswegen ist ja die Wandlung, was er da eben beschreibt in den Marburger Religionsgesprächen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Ob jetzt, wie bei den Katholischen, wo Wein und Brot sich tatsächlich in Blut und Leib Christi wandeln, dem Glauben nach der Eucharistie, oder ob das jetzt nur eine reine Symbolik ist, was Zwingli vertreten hat. Und Luther hat eine Zwischenposition vertreten, also es war einerseits symbolisch, aber mit realer Anwesenheit Christi. Ja, er hat einen wunderbaren Spagat gemacht und ich nenne das immer den katholischen Kannibalismus. Das ist heute noch der Punkt, wo sich die Trennung zwischen evangelisch und katholisch am deutlichsten ausdrückt. An das muss man glauben, dass das wirklich das Blut Christi ist, dass das wirklich der Leib ist und nicht nur eine Symbolik. Und das ist ein bisschen schwer. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Daniela Erlach und Hanna Held. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 30. Juli 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.